Da hat sich der Bösewicht am Ende beim tödlichen Showdown auf dem Wiener Zentralfriedhof aber ganz schön geschnitten, als er Kottan so richtig ans Bein urinieren will. Lassen Sie sich gleich da eingraben. Brauch ich nicht. Ich bin Fiktion. Ich lebe ewig. Du lebe ja ewig. Nur wenn's der Drehbuchautor will. Der wollte, beziehungsweise genauer sein Sohn, denn Helmut Zenker, der Urvater dieser Figur des Major Adolf Kottan, ist 2003 verstorben. Aber Jan eben, Zenkers Sohn, erwies sich für Peter Patzak, der die alten Kottan-TV-Folgen und jetzt auch den Kinofilm inszenierte, erwies sich als jemand, der es an satirischem Dialoggeist mit dem Vater durchaus aufnehmen konnte. Wobei es bei Kottan ermittelt, rien ne va plus, natürlich auch um das wohlgeliebte Alte, das, was immer sein muss, geht. Als da während zum falschen Zeitpunkt aufgehaltene Autotüren von viel zu kleinen, nach gerade despektierlichen Ordnungshütern keineswegs angemessenen Dienstfahrzeugen, die von böswilligen Verkehrsteilnehmern abgefahren werden, die Türen. Oder Variante 2, über ebenselbige schießen Fahrradfahrer einen veritablen Purzelbaum. So viel Kottan-Vertrautes, mit anderen Worten, muss sein. Also, die Türen und natürlich die Musik. Kottan ist in Kottan ermittelt, rien ne va plus, seit 27 Jahren suspendiert, aber sein oder der Musikgeschmack seines Polizeikollegen Schremser, da kann es denn gern auch mal passieren, dass Schremser mit seiner obligatorischen Krücke die Straße lang marschiert, seine Geliebte eben mal kurz anruft und er im Liebesrausch inklusive Krücke einen fulminanten Tanz versehen mit Gesang aufs Parkett, genauer aufs Pflaster hinlegt. Oh baby, that's what I like. Baby, that's what I like. Nun also, Schluss mit dem Drumherum. Worum geht's? Machen Sie da, Kottan? Ermitteln. Wessen Anordnung? Von ganz oben. Ich dachte, Sie wären beurlaubt. Nicht mehr. Nee, nicht mehr. Nach 27 Jahren Suspendierung, wie gesagt, holt der Macht- und Karrierebesessene Polizeipräsident Pilch Kottan aus dem geliebten voreiligen Ruhestand, um eine mysteriöse Mordserie in Wien aufzuklären. Denn Kottans Ex-Kollegen Schremser, der mit dem Tanz, und der schießwütige Schrammel tappen im Dunkeln. Drballa, du lernst da nichts dazu. Die zweite Leiche, noch 27 Jahre. Danke, Kollegen. Es geht um illegales Glücksspiel, Korruption bis in hohe Polizeikreise, durchgedrehte Sicherheits- und Ordnungsfantasien inklusive dem Kampf gegen den Terror. Im Kampf gegen die Schurkenstaaten müssen wir uns weltweit vernetzen. Aber der Österreicher hat doch nichts zu verbergen. Doch wie schon in alten Kottan-Zeiten muss der geneigte Kinogänger sich auch in Kottan ermittelt, rien ne va plus, um die Mordaufklärung keine weiteren tiefschürfenden Gedanken machen, sondern sollte sich schlicht in kontemplativer Absicht mit der satirischen Sicht auf die Welt verbandeln, die Regisseur Peter Patzak gegen jegliche herkömmliche TV- oder auch Kinokrimi-Dramaturgie präsentiert und dabei großartige Schauspieler von der Leine lässt. Als da wären Lukas Resitaritz, der schon in alten Zeiten den Major Kottan gab, Johannes Krisch als Schremser, Robert Stadelober als Schrammel, Udo Samel als Polizeipräsident und Marvi Hörbiger als... Nun, das lassen wir jetzt mal offen. Was ist denn das für ein Hund? Ein Polizeihund. Schaut aber nicht so aus. Soll er auch nicht. Geheimpolizei. Natürlich ist Kottan ermittelt, rien ne va plus, der lustvolle Versuch, den Kult um die alte Krimiserie zu reaktivieren. Was gelingt, ohne dass man sich vormachen muss, dass durchgeknallte Ordnungshüter in nicht repräsentativen Dienstfahrzeugen heute noch irgendjemand erregen würden. Doch Kottan ermittelt, rien ne va plus, lückt auch heute noch gegen den Stachel, und zwar den des Tatort- oder Wallander-Einerleis oder der Ordnung des Sonntagabend-Krimis 22 Uhr ZDF. Bei Kottan gibt es das nicht, die Ordnung. Und der satirische Blick inklusive hemmungsloser Boshaftigkeit ist wohl die einzige Möglichkeit des desillusionierten Romantikers, seine Trauer über die Verfasstheit der Welt zu ertragen. Die ist aus den Fugen, das Chaos bleckt sein Haupt. Und vielleicht wird sie, die Welt, ja nur durch ein Individuum wie Kottan zusammengehalten, dem es nicht um Sauberkeit, Ordnung etc. geht, sondern nur darum, endlich in Ruhe Gitarre spielen zu können, um den einen, den vollkommenen Akkord und Sound zu finden. Das hat doch was für die Dauer von weiteren 27 Jahren Suspendierung. Sie werden sich noch wundern, Kottan. Die Zeiten haben sich geändert. Ich aber nicht. Dann holen Sie das schleunigst nach. Dafür ist schon spät. Zur Selbsterkenntnis ist es nie zu spät. Na gut, dann habe ich noch Zeit.